Schritt und aus der Erde wandert es mit. Herbst ist gekommen, Frühling ist weit, gab es denn einmal selige Zeit? Graue Nebel geisten umher, schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer. Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer. Wär ich nur hier nicht gegangen, es brausen der liebe Wogen und scheuen mir das Herz. Zwei tiefe Augen zogen ich mächtig niederwärts. Mich lockte der Nixen gemolken, die Wunde lieb ich für mehr, als ob die Erde droge. Und heuchten die Tiefe fern, als ob die Erde droge. Und leuchtet die Tiefe fern. Als würde die seligste Ferne dort unten reisen, als könnt ich des Himmels Sterne. Mich mal verzeihen. Es schien